بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der vergangenen, also nicht in der letzten, sondern davor, in der Predigt über die drei Hornstöße geredet. Und wir haben nun gesehen, dass es einen Hornstoß geben wird, den letzten, wo die Menschen aus ihren Gräbern herauskommen werden. Angefangen bei Adam alayhi salam bis zum letzten, der hier auf dieser Erde leben wird. Sie alle werden aus ihren Gräbern herauskommen. Und heute wollen wir über ein bestimmtes Thema reden. Nämlich über diesen Augenblick, wenn alle aus ihren Gräbern herauskommen, wie werden sie sein? Wir werden später sehen, dass es einen gewaltigen Unterschied geben wird zwischen Leuten. Nicht alle werden gleich aus ihren Gräbern herauskommen. So wie sie nicht alle gleich gestorben sind. Viele sind gestorben, während sie Allah SWT gegenüber gehorsam waren und andere waren ungehorsam. Deswegen wird sich auch dieses widerspiegeln, wenn sie dann aus ihren Gräbern herauskommen. Wenn Allah SWT dem Engel Israfil befohlen hat, ins Horn zu stoßen, damit alle sterben, wird der erhabene Allah, nachdem eine Zeit von 40 vorüber ist, ein Regen herbeischicken. Und wir haben ja bereits kennengelernt, dass wir nicht wissen, was mit diesen 40 gemeint sind. Ob es 40 Tage, 40 Jahre, 40 Monate sind, das wissen wir nicht. Aber zwischen dem Hornstoß des Todes und dem Hornstoß der Auferstehung wird diese Zeitspanne von 40 vergehen. Und dann schickt Allah SWT einen Regen und ein Wasser, was die Leichen im Boden, die Körper wieder zusammenbringt, zusammenführt und wachsen lässt. Jeder wird dann in seinem Grab wieder zusammenwachsen wie vorher. Alle Körper, die vorher verwest waren, werden auf einmal wieder zusammengebracht und zusammenwachsen. Aber noch sind es nur Körper, die im Boden sind. Noch sind die Seelen nicht drin. Und wenn dann die Körper alle zusammen sind und alle noch in ihren Gräbern liegen und alle unter der Erde liegen, befiehlt der Herr Allah dem Engel Israfil, nachdem er ihn wieder lebendig gemacht hat, ein letztes Mal ins Horn zu stoßen. Und dann stößt Israfil in das Horn und dann kehren die Seelen zu ihren Körpern. Und dann werden alle aus ihren Gräbern herauskommen. Und Allah SWT wird der Erde befehlen, dass sie anfangen soll zu beben und dass sie sich spalten soll. Deshalb, damit alle jetzt herauskommen. Du wirst Spalten sehen, wo Hunderte herauskommen, andere, wo Tausende herauskommen, alle werden herauskommen. Angefangen bei Adam a.s. bis zum Letzten, der hier auf dieser Erde leben wird. Und natürlich wird der Erste, der aus seinem Grab herauskommt und dessen Grab geöffnet wird, wird der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein. Er wird der Erste sein, der aus seinem Grab herauskommt. Aber an diesem Tag wird gewiss jeder aus seinem Grab herauskommen. Und jeder wird auf einmal begreifen, dass das, was er zuvor gehört hat bezüglich diesem Tag, all die Warnungen, die er gehört hat, dass dieses auf einmal Realität ist. Er wird sehen, dass dieses Realität ist und er wird erkennen, dass er viel zu lange geschlafen hat hinsichtlich dieser Wahrheit, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und Allah SWT lässt auch die Tiere aus ihren Gräbern herauskommen. Alle werden an diesem Tag herauskommen. Und sie werden vor dem Erhabenen Allah stehen und er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Allah SWT sagt im Koran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und es wird ins Horn geblasen und er bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Dann stehen sie auf einmal auf und schauen und erkennen, dass dies jetzt die Wahrheit ist und dass dieser Tag nun gekommen ist. Und Allah SWT sagt an einer anderen Stelle, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Es wird ins Horn geblasen werden und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Alle werden zu ihrem Herrn gehen und jeder Einzelne, wie wir dann später sehen werden, wird vor seinem Herrn stehen und er wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Deswegen sollt ihr wissen, dass an jenem Tag die gesamte Menschheit versammelt sein wird vor dem Erhaben Allah. Und dann wird keiner sich irgendwie rausreden können, dass er gerade keine Zeit hat oder mit irgendeiner Lüge versuchen, dieser Versammlung zu entkommen oder sonst irgendwas. Sondern alle werden das versammelt sein. Und Allah SWT wird die Anzahl derer kennen, die dort stehen werden. Sodass keiner sich verstecken kann und keiner da zurückbleiben kann. Egal wer er ist, ob er nun ein Mensch ist, ein Djinn ist, ein Engel ist, ob er nun ein König ist, ein Armer ist. Jeder wird dort stehen und jeder wird auf seine Abrechnung warten. Allah SWT sagt im Koran, beschreibend diesen Augenblick, wo alle versammelt werden vom Erhaben Allah. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-Rahmani abda, laqad ahsahum wa addahum adda, وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Al-Abama anders, denn als Diener kommen können. Er hat sie erfasst und sie genau gezählt. Und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Er hat sie alle gezählt. Er weiß, wie viel da steht. Und jeder Einzelne wird zu ihm kommen. Und Allah SWT sagt im Koran an einer anderen Stelle, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden. Alle werden versammelt sein. Alle werden vor ihrem Herrn stehen. Und schaut euch die Lage eines jeden Einzelnen, wenn er denn aus seinem Grab herauskommt. Jeder von uns wird von seinem Grab herauskommen, während er barfüßig ist. Und während er nackt ist und während die Männer unbeschnitten sein werden. So werden wir alle aus unseren Gräbern herauskommen. Keiner von uns wird Schuhe tragen oder irgendwelche Kleidungen tragen oder sonst irgendwas. Egal wie viel Macht er auf dieser Erde hatte, dort werden alle nackt sein. Alle barfüßig und die Männer alle werden unbeschnitten sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, O ihr Menschen, ihr werdet vor Allah barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt. Und dann rezitierte er den folgenden Vers. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Wie wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir es. Das ist ein für uns bindendes Versprechen. Wir werden es bestimmt tun. So wie der Erhabene Allah dich am Anfang geschaffen hat, unbeschnitten, so wirst du auch an diesem Tag sein. Und so wie du nackt zur Welt kamst, so wirst du auch nackt aus deinem Grab herauskommen. Und Aisha radiallahu anha, als sie diese Worte gehört hat, Aisha, die so sehr geschämt hat, so viel geschämt hat, diese edle Frau, als sie das gehört hat, sagte sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, O Gesandte Allahs, Männer und Frauen sehen sich gegenseitig, alle an diesem Tag sind nackt und die Männer sehen die Frauen die Männer. Und schaut, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, O Aisha, das Ereignis wird gewaltiger sein, als dass sie sich gegenseitig ansehen werden. Dieser Augenblick, wenn die Leute aus ihren Gräbern herauskommen, der wird so gewaltig sein, dass es keinen interessieren wird, wer jetzt nackt ist und wer nicht. Und keiner wird überhaupt irgendwo hinschauen, weil jeder weiß, dass jetzt eins von zwei für ihn in Frage kommt. Entweder Höllenfeuer oder Paradies. Und das ist das, was ihn interessiert. Interessieren weder seine Kinder noch seine Eltern, wo sie hinkommen werden, noch seine Frau, noch irgendwas. Ob hier irgendeiner nackt ist oder sonst irgendwas. Sondern interessiert das eine, ist, wird er gewinnen oder wird er verlieren. Allah SWT sagt im Koran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Wenn dann der betäubende Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater und seiner Gefährtin und seinen Söhnen, jedermann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Jeder wird seine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Deswegen siehst du ihn, wie er sich fernhält von seinen Eltern, von seinen Kindern, von jedem. Er will einfach nur wissen, ob er gewinnen wird oder ob er verlieren wird. Und danach wird Allah SWT die Menschen bekleiden, ihnen eine Kleidung geben. Und auch hier wird bereits schon eine Unterscheidung gemacht zwischen denjenigen, die ihren Herrn kannten und diejenigen, die ihren Herrn nicht kannten, die ungläubig waren oder die gesündigt haben. Hier fangen schon die Unterscheidungen an. Hier wird schon gezeigt, wer zu den Gewinnern gehören wird und wer nicht. Die Rechtschaffenen und diejenigen, die ihren Herrn kannten, sie werden edle Kleidung bekommen. Nachdem ja zuvor alle nackt waren, sie werden edle Kleider bekommen. Und diejenigen, die ungläubig waren und diejenigen, die gesündigt haben, sie werden Kleider aus Pech und Ähnlichem bekommen. Abscheuliche Kleider werden sie bekommen. Das wird Allah SWT ihnen als Kleidung geben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, der Erste der Schöpfung, der am Tag der Auferstehung bekleidet wird, wird Ibrahim alaihi salam sein. Er wird der Erste sein, der bekleidet wird am Tag der Auferstehung. Deswegen lasst uns gemeinsam schauen, wie dort die Lage sein wird, wenn die Leute aus ihren Gräbern herauskommen. Wie wird die Lage der Gläubigen sein und wie wird die Lage der Ungläubigen sein? Und fangen wir mit den Ungläubigen an und fangen wir mit den Sündern an, die diesen einen Tag so oft vergessen haben, obwohl sie doch so oft daran erinnert wurden. Allah SWT sagt im Koran, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen, mit demütigem Blick, bedeckt mit Erniedrigung. Das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Sie werden schnell herauskommen, aber wenn sie sich aufmachen zum Versammlungsplatz, werden sie dahin gehen und ihre Blicke sind geneigt, voller Erniedrigung. Wie jemand, der, wenn er ein Verbrechen begangen hat und von der Polizei erwischt wurde und abgeführt wird, wie wird er denn abgeführt? Er senkt seinen Blick, er weiß, was er getan hat, er weiß, was ihn erwartet. Und derjenige, der auf einer Reise war, und dann kommt er zurück zu seiner Familie, wie kommt er denn zurück? Voller Freude, er freut sich jetzt. Aber derjenige, der seinen Herrn nicht gekannt hat, er weiß, wo es jetzt hingeht. Und dementsprechend ist er betrübt und dementsprechend hat er Sorge, weil er weiß, dass sein Herr ihn jetzt zur Rechenschaft ziehen wird. Und dann wird es manche geben, wenn sie aus ihren Gräbern herauskommen, ihre Bäuche werden aufgequollen sein. Sie werden Riesenbäuche haben und sie werden nicht stehen können. Weder kann er sitzen, noch kann er sich hinlegen, sondern er fällt mal rechts, mal links. Und er kann nicht gehen, es belastet ihn. Und so kommt er aus seinem Grab heraus. Und wenn wir schauen wollen, wer dieser ist, so hat der Habene Allah im Koran gesagt, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Diejenigen, die Zinsverschlingen, die Zinsen nehmen. Ein Haus mit Zinsen gekauft, ein Auto mit Zinsen gekauft, Urlaub mit Zinsen, alles mit Zinsen. Der denkt, das ist nichts. Er weiß nicht, wie gewaltig diese Sünde ist beim Erhabenen Allah. Und trotzdem hat er das genommen und trotzdem hat es ihn nicht interessiert. Und jetzt, wenn er aus seinem Grab herauskommt, wird er einen Riesenbauch vor sich herschleppen und nicht sitzen können und nicht liegen können und fallen wird er. Allah SWT sagt in ungefähren Bedeutung, diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. So werden sie hin und her fallen, als hätte der Satan sie geschlagen. Dies wird sein, weil sie sagten, Verkaufen ist das gleiche wie Zins nehmen, doch hat Allah Verkaufen erlaubt und Zins nehmen verboten. Sie sagen, ist alles das gleiche, kaufen, verkaufen, Zinsen nehmen, Zinsen geben, das ist alles das gleiche, aber nein, das ist nicht das gleiche. Zinsen hat Allah verboten und Handel hat Allah erlaubt. Und dann werden andere aus ihren Gräbern herauskommen und um sie herum werden Kinder versammelt sein. Und du siehst ein Kind, wie er sich an seinem Arm festhält. Der andere hält sich an seinem Bein fest. Der andere schubst ihn. Der andere zerrt ihn. Wer ist dieser? Was hat er verbrochen? Wer sind diese Kinder? Allah SWT sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise verschlingen. Die Kinder seines Bruders sind gestorben und der Bruder hat etwas hinterlassen. Er nimmt alles. Und lässt die Kinder zurück. Und denkt, das sind kleine Kinder, die werden ihm so nichts antun. Und dabei vergisst er, dass der Herr Allah ihn zur Rechenschaft ziehen wird. Und jetzt kommt er aus seinem Grab heraus und diese Kinder, denen er das Geld weggenommen, das Erbe weggenommen hat, sie werden sich an ihm festhalten und werden ihn zum Allah bringen und ihr Recht einfordern. Diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer und sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein. Und dann wird es Frauen geben, die aus ihren Gräbern herauskommen. Und auch sie werden danach bekleidet werden. Aber sie werden Kleidung tragen, was Kleidung des Fluches sein wird. Allah wird sie verfluchen. Und sie werden Kleidungsstücke aus Feuer haben. Und sie werden ihre Hände auf ihren Köpfen schlagen. Und sie werden sagen, oh wehe mir, oh wehe mir. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist die Wehklagende. Diejenige, wenn einer von ihren Bekannten gestorben ist, sie austickt. Fängt an zu schreien, sich zu schlagen, an ihren Haaren zu zerren, ihre Kleidung zu zerreißen. Und dann sagt sie Dinge, die sie nicht sagen darf, Dinge, die den Zorn Allahs bringen. Sie sagt, oh Allah, was habe ich dir angetan, dass du meinen Sohn mir weggenommen hast? Oh Allah, wie konntest du den und den sterben lassen? Er war doch viel zu jung gewesen. Was hat er dir angetan? Solche Worte sagen sie auf einmal. Worte, die den Fluch Allahs herbeibringen. Und ihr wisst, dass wenn uns, wir Muslime, uns etwas widerfahren ist, was schlecht ist, was sagen wir? Wir sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das sagen die Gläubigen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück und wir sind geduldig. Wenn du austickst, wirst du an der Lage nichts ändern. Der Verstorbene wird nicht zurückkommen, nichts kannst du an dieser Sache ändern. Aber das, was dir entgeht, ist diese Belohnung für diese Geduld, die Geduld zum Zeitpunkt, wo diese Sache geschieht. Da ist diese Belohnung am meisten und am größten und nur da zählt es. Aber viele Frauen, sie fangen dann an zu fluchen, zu schreien, sich selbst zu schlagen, Erde auf ihre Köpfe zu tun und zu fluchen. Und diese werden am jüngsten Tag, wenn sie aus den Gräbern herauskommen, Kleider zu tragen des Fluches Allahs. Und sie werden weiterhin auf ihre Köpfe schlagen und sagen, wehe mir, so wie sie bereits auf der Erde auf ihre Köpfe geschlagen haben. Und andere werden aus ihren Gräbern herauskommen während sie immer noch eine Flasche Alkohol in ihrer Hand tragen. Er wird es nicht mehr los, weil so ist er gestorben. Er war besoffen gewesen. Und so wird er seinem Herrn begegnen am jüngsten Tag. Besoffen wird er vor seinem Herrn stehen. Was willst du deinem Herrn sagen? Und derjenige, der stirbt, während er am Kiffen war, am Rauchen war, neben seiner Freundin, in der Disco war, am Tanzen war. Jeder wird so am jüngsten Tag seinem Herrn begegnen, wie er gestorben ist. Ob er es will oder nicht. Deswegen achtet darauf, dass ihr eurem Herrn begegnet, während ihr euch im Gehorsam befindet. Und wenn du mal ausgerutscht bist in eine Sünde, dann beeile dich und kehre zurück. Nicht, dass dieser Augenblick schon das Treffen mit dir und dem Todesengel ist. Und du in dieser Sünde dann stirbst und Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Sache begegnest, mit dieser Sache begegnest. Und auch diejenigen, die andere abgezogen haben, die andere beklaut haben. Sie denken, die Sache ist schon längst gegessen. Sie denken, ach, das war ein Armer gewesen, der konnte mir sowieso nichts antun. Die Sache ist schon längst Jahre vergangen. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist die Sache nicht vergangen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Und zwar wird er alles, was er abgezogen hat, was er geklaut hat, auf seine Schultern am jüngsten Tag tragen. Jeder wird es sehen. Und so wird er vor seinem Herrn stehen. Alles, was er geklaut hat, trägt er auf seine Schulter. Und deswegen, Al-Hafiz ibn Kathir, er sagt, dieser große Gelehrte, er sagte, der Habene Allah machte es zur Regel, dass derjenige, der sein Leben mit etwas Bestimmtem verbracht hat, er mit dieser Sache sterben wird. Und wer mit etwas Bestimmtem gestorben ist, er wird mit dieser auferstehen. Deswegen überleg gut, womit du dein Leben verbringst. Mit Diskotheken, mit Frauen und so weiter. Dann sei gewiss, dass du so sterben wirst. Und sei dir gewiss, dass du so Allah SWT begegnen wirst. Deswegen denk über dein Leben nach. Was bestimmt dein Leben? Die guten Taten oder sind es doch die Sünden? Weil so wie du dein Leben verbringst, so wirst du zum Schluss sterben. Und so wie du stirbst, wirst du dem Herrn Allah begegnen. Deswegen sollten diejenigen, und jeder von uns sollte das, darauf achten, dass er sich ständig im Gehorsam befindet. Hat er das Gebet beendet, liest er den Koran. Hat er den Koran zu Ende gelesen, geht er in die Moschee. Sitzt mit seinen Brüdern, gedenkt Allah. Steht nachts auf, betet. Hoffend, dass der Engel, dass der Todesengel ihn dann zu diesem Augenblick aufsucht, wenn er im Gebet ist. Da stell dir mal vor, wie schön es doch ist, wenn du in der Verneigung bist, dein Gesicht auf dem Boden vor deinem Herrn, und dann kommt der Todesengel zu dir. Wie schön wäre es denn doch, dass du zu deinem Herrn gehst, während du immer noch dich verneigst vor ihm. Anstatt, dass er dich aufsucht, während du neben deiner Freundin liegst oder in der Disco bist. Und dann siehst du ihn vor dir und du kannst nicht mehr da rausgehen. Du kannst nicht sagen, komm in 5 Minuten wieder, sondern dann stirbst du mit dieser Sünde, die du begangen hast. Und schauen wir uns jetzt die Lage derjenigen, die rechtschaffen sind. Die sich genau auf diesen einen Tag vorbereitet haben. Sie wussten, irgendwann kommt der Todesengel. Und sie haben sich jeden Tag daran erinnert und stets sich darum bemüht, gehorsam zu sein, um genau auf diesen Augenblick vorbereitet zu sein. Diejenigen, wenn sie dann sterben, im Gehorsam Allahs, werden sie aus ihren Gräbern herauskommen, während sie noch immer im Gehorsam Allahs sind. Einer wird aus seinem Grab herauskommen und er wird rufen, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik. Er macht diese Talbiya. Und schaut euch seine Situation an und derjenige, der besoffen aus seinem Grab herauskommt, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und der hier sagt diese Worte, warum? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, dass ein Sahabi mit ihm in der Hajj war. Und dieser Sahabi war auf einem Kamel gewesen. Und dann ist er gestürzt und dabei gestorben. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon gehört hat, sagte er zu den Gefährten, wascht ihn. Und wickelt ihn in diesen 2 Tüchern ein, die er getragen hat während des Ihram, während der Hajj. Und macht kein Parfüm auf ihn, weil während der Hajj im Ihram-Zustand darf man kein Parfüm machen. Und bedeckt nicht seinen Kopf, weil auch dies ist während der Hajj untersagt. Denn dieser wird am jüngsten Tag aus seinem Grab herauskommen, während er diese Talbiya immer noch spricht. Er kommt heraus und sagt immer noch, Labbaik Allahumma Labbaik. Und was für eine schöne Begegnung mit seinem Herrn das auch sein wird, wenn er ihn weiterhin Talbiya sagt. Und die Rechtschaffenen, wenn sie aus ihren Gräbern herauskommen, sie werden nicht wie die anderen sein, die ängstlich aus ihren Gräbern herauskommen. Die laufen werden mit gesenktem Kopf. Die hier werden glücklich herauskommen. Warum? Weil sobald sie aus ihren Gräbern herauskommen, stehen schon die Engel da und nehmen sie auf und beruhigen sie. Und sagen zu ihnen, beruhigt euch, euch erwartet nur Gutes. Schaut, was für ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, der als Sünde herauskommt und weiß, wo es hingeht, und derjenige, der seinen Herrn gekannt hat und er aus seinem Grab herauskommt und die Engel erwarten ihn. Und nehmen ihn auf und beruhigen ihn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون gewiss diejenigen an die von uns das versprechen für die beste behandlung vorausgegangen ist sie werden von ihr ferngehalten sie hören von ihr nicht einmal das leiseste geräusch und sie werden in dem was ihre seelen begehrt haben ewig bleiben der größte schrecken macht sie nicht traurig und die engel empfangen sie das ist euer tag der euch versprochen wurde die engel werden zu ihnen sagen das ist der tag der euch versprochen wurde das ist der tag an dem ihr für den ihr so viel getan habt ist dieser Tag gekommen, deswegen gehört ihr zu denen, die glücklich sein dürfen. Und dann wird es andere geben, die aus ihren Gräbern herauskommen, während sie am Bluten sind. Sie sind immer noch verletzt und sie bluten. Und dieses Blut sieht aus von der Farbe her wie Blut. Aber dieses Blut riecht anders, dieses Blut riecht nach Moschus. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, dies sind diejenigen, die als Märtyrer für die Sache Allahs gestorben sind. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, jeder, der auf Allahs Weg verletzt wurde, und Allah weiß, wer seinetwillen verletzt wurde. Und achtet auf diesen Satz, weil viele heutzutage sagen, der ist Shahid, der ist Shahid, der ist Shahid. Woher weißt du das? Komm, schau, was der Gesandte Allahs gesagt hat. Er sagte, jeder, der auf Allahs Weg verletzt wurde, und Allah weiß, wer seinetwegen verletzt wurde. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Weil ob jemand für die Sache Allahs kämpft oder für irgendwelche anderen Ziele, das ist eine Sache, die sich im Herzen abspielt. Und das, was sich im Herzen abspielt, darüber hat nur der Habende Allah Kenntnis. Der Prophet ﷺ sagt weiter, dieser wird am Tag des Gerichts mit einer blutenden Verletzung kommen. Die Farbe ist die Farbe des Blutes und der Geruch ist der des Moschus. Deswegen eine kurze Anmerkung zu diesem Hadith, weil wie gesagt, viele sagen, der ist Märtyrer. Habt ihr gesehen, der ist in Syrien als Märtyrer gestorben. Woher weißt du das? Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer für seine Sache gestorben ist. Und derjenige, wo wir zu ihm sagen, diese bestimmte Person ist Märtyrer, ist nur derjenige, dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bescheinigt hat, dass er Märtyrer ist. Wie zum Beispiel Umar radiallahu anhu oder Uthman. Denen hat der Erhabene Allah und sein Gesandter bescheinigt, dass sie Märtyrer sind, dass sie im Paradies sind. Denen bescheinigen wir es genauso. Aber allen anderen nicht. Wir sagen nicht, der so und so ist Märtyrer, sondern wir sagen, oder wir bitten den Erhabene Allah, dass er sie im Kreis der Märtyrer aufnehmen soll. Aber wir sagen nicht, die und die Person ist ein Märtyrer. Und derjenige, der sich Sahih al-Bukhari anschaut, und leider nur die wenigen lesen, weil würden sie lesen, würden sie diese Worte nicht sagen. Derjenige, der Sahih al-Bukhari liest, der wird sehen, dass al-Bukhari ein Kapitel mit folgendem Titel bezeichnet hat. Er nannte diesen Kapitel, es darf nicht gesagt werden, der so und so ist ein Märtyrer. Und dann hat er die ganzen Hadithe gebracht, warum wir zu einer bestimmten Person nicht sagen dürfen, dass dieser ein Märtyrer ist. Und dann als Abschluss eine Geschichte. Ein Mann hat 40 Jahre lang den Adhan in einer Moschee gemacht. Und damit wir schauen, so wie du lebst, so wirst du sterben. Und so wie du stirbst, so wirst du auferstehen. 40 Jahre lang hat er den Adhan gemacht in der Moschee. Ohne nichts dafür zu bekommen. Kein Geld. Er wollte nichts dafür haben. Er tat dies, um Allah subhanahu wa ta'ala zu willen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. 40 Jahre lang hat er den Adhan in der Moschee gemacht. Und hat die Muslime zum Gebet gerufen. Und dann, als er alt wurde und krank wurde, war die Krankheit so schlimm gewesen, dass er sein Bett nicht mehr verlassen konnte. Und dann wurde die Krankheit immer stärker, sodass er auch nicht mehr sprechen konnte. Sondern er lag den ganzen Tag in seinem Bett. Und als die Zeit dann nah war, dass er stirbt, ist er plötzlich aufgestanden auf seinem Bett, hat sich hingestellt, hat sich zur Qibla gedreht und hat den Adhan gemacht. Und als er dann die letzten Worte sagte, La ilaha illallah, fiel er um und ist gestorben. Warum? Weil er sein Leben lang mit dieser Sache verbracht hat. Mit dieser Sache hat er sein Leben verbracht, deswegen schenkte ihm Allah subhanahu wa ta'ala zum Schluss nochmal diese Tat. Und mit dieser Tat sollte er sterben und mit dieser Tat sollte er seinem Herrn am nächsten Tag begegnen, wenn er dann zu seinem Herrn geht und immer noch zum Gebet ruft. Deswegen achtet darauf, dass ihr gehorsam seid gegenüber dem Haben Allah und achtet darauf, dass ihr euer Leben ändert und jeder von uns weiß, wie er sein Leben verbringt und was in seinem Leben wichtig ist. Du brauchst keinem irgendwas vorzumachen. Du weißt, was du machst und du weißt, welche Ziele du hast. Wenn die Religion, deine Religion das Höchste ist, dann mach weiter und danke den Herrn Allah und bitte ihn um Festigung, dass du auf diese Lage stirbst. Aber wenn dein Leben voller Sünde ist, dann ist das der Tag, wo du zurückkehren musst zum Herrn Allah. Damit dein Leben keinen Abschluss bekommt mit einer Sünde, weil du wirst so sterben, wie du gelebt hast und du wirst deinem Herrn Allah begegnen, wie du gestorben bist. Und als letztes einige schöne Worte von Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, dieser Tabi'i. Über ihn die Gelehrten sagen, seine Worte glichen stets den Worten der Propheten. Er hatte, wenn er was gesagt hat, diese Worte waren gewaltig gewesen. Al-Hasan al-Basri, er sagte, O Sohn Adams, und spricht er jeden von uns an, O Sohn Adams, du wirst allein sterben, allein auferstehen und allein zur Rechenschaft gezogen. O Sohn Adams, wenn alle Menschen Allah gehorchen und du ihm nicht gehorchst, wird dir ihr Gehorsam nichts nutzen können. Denk nicht nur, weil du mit denen bist, die gut sind und die rechtschaffen sind und du dann, wenn die weg sind, sündigst, dass das irgendwie auf dich abfärbt. Dass die am jüngsten Tag für dich irgendwas tun können. Nein, es zählt, was du machst. Es zählt, wenn die anderen sündigen oder wenn andere rechtschaffen sind und du sündigst, bringt dir das nichts, dass die anderen gut sind. Du bist schlecht. Und dann sagt er weiter, und wenn sie alle Allah gegenüber ungehorsam sind und du ihm gehorchst, wird dir ihr Ungehorsam nicht schaden können. O Sohn Adams, deine Religion, das ist dein Kapital, deine Religion. Denn es stehen dein Fleisch und dein Blut auf dem Spiel. Wenn deine Religion verschont bleibt, werden auch dein Fleisch und dein Blut verschont sein. Weil wenn deine Religion verschont bleibt, kommst du ins Paradies und somit nicht ins Höllenfeuer. Und somit wird dein Fleisch verschont bleiben vor dem Höllenfeuer. Doch wenn es das andere ist, wenn du deine Religion verlierst, so suche bei Allah Zuflucht davor, denn es ist ein Feuer, das nie ausgelöscht werden wird, ein Körper, der nie vergehen wird und eine Seele, die niemals sterben wird. Möge der Erhabene Allah uns ein gutes Ende gewähren, denn der Erhabene Allah hat die Macht dazu. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salli Allahumma ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.